Augenblick des Haltens aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Augenblick des Haltens. Der Zug stand still. Noch nichts war erreicht. Neben den Fenstern gebogen lag Feld. Zugleich mit den Rädern war alles still. Auch die Gier nach dem Ziel. Wir warteten leicht. Die Sonne hielt noch eine Hälfte roten Lichts. Vom Coupé, von der Erde mit Drähten, Wolken und voneinander fühlte sich nichts. Nur wie die stehenden Wagen nach Wagen durchrann uns des Dampfes dämmriges Gequill. Ende von Augenblick des Haltens, gelesen von Sonja.